entlichen im zarten Laube flüstern. Silberglöckchen des Mais im Grause säuseln. Wellen rauschen und Nachtigallen flöten, und Nachtigallen flöten. Auf jedem Purpurblättchen, auf jedem Purpurblättchen.